kamen auf dich zu, die Einsamkeit und die Langeweile lassen dir überhaupt keine Ruhe mehr. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. Es gibt nichts zu tun, lass deine Träume ruhen, lass deine Träume ruhen, ja. Nicht leben, denn du bist gefangen zwischen Bergen und Wald. Wenn du nicht bald gehst, geht's dir wie den anderen. Und du wirst noch vor deiner Zeit alt. Hier 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. Es gibt nichts zu tun, lass deine Träume ruhen, lass deine Träume ruhen, mein Kind. In Mellenbach, da hat es begonnen, und in Mellenbach, da hört es auch auf. Bist du erst einmal hier angekommen, dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. In 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. Es gibt nichts zu tun, lass deine Träume ruhen, lass deine Träume ruhen, yeah. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. 9, 8, 7, 4, 6 Member, Glasbach. Es gibt nichts zu tun, lass deine Träume ruhen, lass deine Träume ruhen. Wandern in Member, Glasbach. Wandern in Member, Glasbach. Wandern in Member, Glasbach. Mit der Langeweile Hand in Hand, das ist es, was ich hier nur fand. Das ist es, was ich hier nur.